So, jetzt war ich ganz lange bei dir, also so dann wie immer, aber zu anderen Zeitpunkten. Und jetzt bin ich wieder hier und daher ist es wieder Zeit für einen Klopsi-Cast. Diesmal für einen schnupfigen Klopsi-Cast und einen erkälteten Klopsi-Cast. Und gerade kommt im Fernsehen Werbung für Burger King, was das ja auch noch zu einem hungrigen und traurigen Klopsi-Cast macht. Natürlich ist er auch so schon traurig, weil du nicht da bist. Sekunde. Aber nun, es ist auch ein fröhlicher Klopsi-Cast, weil wir so ein schönes Wochenende zusammen hatten. Ja. Irgendwie sterben ja gerade alle. Ich bin mir relativ sicher, dass es dir egal ist, aber David Bowie ist tot. Und jetzt irgendwie alle gehen kaputt. Man weiß auch nicht so genau, warum. Ich bin ein sehr müdes Mensch, Girl. Und muss vermutlich auch bald schlafen. Ja, nun. Jedenfalls werden mir hier von YouTube sehr merkwürdige Videos empfohlen. Also klar, eine Eulen-Compilation, das ist würdig und recht. Dann, Köln war geplant, dann 1000 Flüchtlinge vergewaltigen Frauen und dann The Rape of Europe und direkt daneben Gangnam Style Metal. Also merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber ich finde für dich schon noch ein schönes Stück Musik, das ich dann dahin tun kann. Ja, und jetzt morgen und übermorgen müssen wir noch irgendwie rumbringen und am Donnerstagabend sehen wir uns ja schon wieder. Oh, das wird schön. So schön. So schön. Ja, aus meinem Gehirn kommt gerade nicht so richtig viel sinnvolles Zeug raus. Ha. Ha. Ha. Ha. Das kennt man ja schon, gell? Ja. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass du einen schönen Start in die Woche hattest, weil du das ja schließlich auch verdienst. Und ich wollte heute Morgen nichts lieber als zu dir wieder ins Bett kuscheln und mich an dich dran kuscheln und ganz lange weiter kuscheln und einschlafen. Das vermisse ich wirklich sehr. Und heute Morgen war es so greifbar und so musste ich dich wieder zurücklassen. Aber du konntest dann ja noch ein bisschen dich in der Wärme einkuscheln. Ich musste durch die Kälte laufen. Aber ich habe dann auch im Zug noch ein bisschen geschlafen. Ja. Jedenfalls fehlst du mir jetzt ganz arg und ich hoffe, dass unser Wiedersehen zu dem Zeitpunkt, wo du das hörst, schon übermorgen wieder ganz arg schön wird. Und vor allen Dingen, weil du ja diesmal ein bisschen länger da bist. Das ist sehr, sehr gut. Und dann wünsche ich dir, da du das ja nicht so, wie sie es gehört, nachts hörst, einen schönen restlichen Tag und sende dir ganz viele Küsse, weil ich dich doch so liebe. So wird er geliebt. Fantastisk motiverende å spille for andre, ass. Fra hjertet, tusen takk. Operasjoner! Klubbmester David Morvald! Arrangør Kjetil Bjerkestrand. Takk skal du ha.